zu sehen. Er war der einzige Malhorn westlich des Gebirges und östlich des Meeres und einer der herrlichsten auf der Welt. Überhaupt wurde das 1420. Jahr des Auenlandes ein gesegnetes Jahr. Nicht nur brachte es prächtigen Sonnenschein und köstlichen Regen, beides zur rechten Zeit und im rechten Maße, sondern auch einen Anhauch von Fülle und Fruchtbarkeit und den Abglanz einer Schönheit, die über die Schönheit vergänglicher Sommer, wie sie über diese Mittelerde dahinflackern, hinausging. Alle in diesem Jahr geborenen oder gezeugten Kinder, und das waren viele, waren schön anzusehen und kräftig. Die meisten hatten dichtes, goldblondes Haar, wie es bis dahin unter den Hobbits selten gewesen war. Das Obst wuchs so reichlich, dass die kleinen Hobbits in Erdbeeren mit Sahne hätten baden können, und später dann saßen sie auf den Wiesen unter den Pflaumenbäumen und aßen, bis sie einen Berg von Kernen vor sich aufgehäuft hatten, wie die Schädelpyramide nach einer siegreichen Schlacht. Und dann gingen sie weiter zum nächsten Baum. Und niemand wurde krank. Und alle waren guter Dinge, bis auf diejenigen, die das Gras mähen mussten. Im Südviertel hingen die Weinstöcke voller Trauben, und auch der Ertrag an Kraut war erstaunlich. Die Weizenernte füllte überall die Scheunen, und die Gerste im Nordviertel war so gut, dass das Bier aus dem Malz von 1420 lange in Erinnerung blieb und zur Legende wurde. Noch eine Generation später konnte man manches alte Väterchen, wenn es im Gasthaus nach einem tiefen und wohlverdienten Zug den Krug absetzte, seufzen hören: »Ah, wahrhaftig, wie echtes 1420er!« Frodo zuerst bei den Katuns unter, doch als der neue Weg fertig war, zog er zum Ohm. Ganz abgesehen von seinen übrigen Arbeiten hatte er auch noch viel damit zu tun, die Säuberung und Wiederherstellung von Beutels End zu beaufsichtigen. Und oft war er zu seinen Baumpflanzungen überall im Auenland unterwegs. Darum war er Anfang März nicht daheim und wusste nicht, dass Frodo krank gewesen war. Der Bauer Katun fand Frodo am 13. dieses Monats auf seinem Bett liegend, in der Hand einen weißen Edelstein umklammernd, den er an einem Halskettchen trug, und er schien halb in einem Traum befangen zu sein. »Er ist fort für immer«, sagte er, »und nun ist alles dunkel und leer.« Aber der Anfall verging, und als Sam am 25. wiederkam, hatte Frodo sich erholt und sagte ihm nichts davon. Inzwischen war Beutels End hergerichtet, und Merry und Pippin kamen aus Krickloch und brachten die alte Einrichtung mitsamt allen Möbeln zurück, so dass die alte Höhle bald ganz so aussah wie früher. Als endlich alles fertig war, sagte Frodo: »Wann willst du nun zu mir ziehen, Sam?« Sam schaute ein bisschen verlegen drein. »Du musst noch nicht kommen, wenn du nicht willst«, sagte Frodo. »Aber du weißt doch, deinen Vater hast du dann ganz in der Nähe, und von der Witwe Rumpel wird er ja gut versorgt.« »Das ist es nicht, Herr Frodo«, sagte Sam und wurde sehr rot. »Na, was dann?« »Rosi«, sagte Sam, »Rosi Katun. Ihr war es anscheinend gar nicht recht, dass ich weggegangen bin. Aber weil ich mich noch nicht erklärt hatte, konnte sie nicht sagen, das arme Ding. Und ich hatte mich nicht erklärt, weil ich ja erst noch etwas zu erledigen hatte. Aber jetzt hab ich mich erklärt. Und sie sagt: »Na, ein Jahr hast du schon vertrödelt. Worauf wartest du noch?« »Vertrödelt, sag ich? So würde ich das nicht nennen.« »Trotzdem, ich verstehe schon, wie sie's meint. Ich fühle mich sozusagen hin und her gerissen.« »Ich verstehe«, sagte Frodo. »Du willst heiraten. Und du willst auch mit mir zusammen in Beutels End wohnen.« »Aber, mein guter Sam, nichts einfacher als das. Heirate so bald wie möglich, und dann ziehst du mit Rosi bei mir ein. In Beutels End ist doch Platz genug, und deine Familie kann so groß werden, wie du nur willst.« Und so geschah's. Sam Gamgee heiratete Rosi Katun im Frühjahr 1420, das auch wegen seiner Hochzeiten lange in Erinnerung blieb, und sie kamen und wohnten in Beutels End. Und wenn Sam sich schon für einen Glückspilz hielt, so schätzte Frodo sich noch glücklicher, denn im ganzen Auenland wurde niemand liebevoller bedient als er. Nachdem die Ausbesserungsarbeiten abgesprochen und in Gang gebracht waren, begann für ihn ein ruhiges Leben, bei dem er viel schreiben und seine Notizen durchsehen konnte. Vom Amt des stellvertretenden Bürgermeisters trat er während des Freimarkts am Mitsommertag zurück, und der gute alte Willi Weißfuß durfte weitere 7 Jahre bei den Banketten die Begrüßungsworte sprechen. Mary und Pippin blieben eine Weile zusammen in Krickloch, und zwischen dem Bockland und Beutelsend gab es ein lebhaftes Kommen und Gehen. Mit ihren Liedern und Geschichten, ihrem Aufputz und den prächtigen Festen, die sie zu feiern verstanden, waren die beiden jungen Reisenden für das Auenland eine Sensation. Und es war nicht bös gemeint, wenn man ihr Gebaren fürstlich nannte. Denn allen wurde ein bisschen warm ums Herz, wenn sie im schimmernden Panzerhemd und mit blitzendem Schild vorüberritten, ihre Späße machten und ihre fremdländischen Lieder sangen. Und bei all ihrer Pracht und Großspurigkeit blieben sie im Übrigen doch unverändert, wenn man davon absehen wollte, dass sie nun beredsamer, lustiger und leutseliger waren als zuvor. Frodo und Sam dagegen kleideten sich wieder ganz alltäglich, und nur bei manchen Gelegenheiten trugen sie lange graue Mäntel aus einem feinen Stoff am Hals mit einer schönen Spange zusammengehalten. Und Herr Frodo trug stets ein Halskettchen mit einem weißen Edelstein, den er oft betastete. Alles ging nun gut und ließ auf noch Besseres hoffen. Und Sam war so froh und fleißig, wie ein Hobbit nur sein konnte. Kein Wölkchen trübte sein Glück während des ganzen Jahres, abgesehen von einer unbestimmten Sorge um seinen Chef. Frodo stieg aus allem auenländischen Tun und Treiben stillschweigend aus, und Sam tat es weh zu bemerken, wie wenig Ehre man dem Ringträger in seiner Heimat erwies. Wenige nur wussten oder wollten wissen, was er erlebt und geleistet hatte. Während Respekt und Bewunderung zumeist Herrn Meriadoc, Herrn Peregrin und, was Sam nicht wusste, ihm selbst zuteil wurden. Und im Herbst fiel wieder ein Schatten der alten Leiden auf ihr Leben. Eines Abends trat Sam ins Studierzimmer und fand Frodo in sehr seltsamer Verfassung. Er war aschfahl, und seine Augen schienen Dinge in weiter Ferne zu sehen. »Was ist mit dir, Herr Frodo?« sagte Sam. »Verwundet bin ich«, antwortete Frodo. »Verwundet. Und niemals wird die Wunde wirklich heilen.« Aber dann stand er auf, der Anfall schien zu vergehen, und am nächsten Tag war er wieder ganz der Alte. Erst später fiel Sam ein, dass es der 6. Oktober gewesen war. Es war eine dunkle Nacht gewesen vor 2 Jahren, in der Mulde unter der Wetterspitze. 1421 brach an. Im März wurde Frodo wieder krank, aber mit viel Mühe konnte er es verheimlichen. Sam ging anderes im Kopf herum. Am 25. März, einem Datum, das Sam dick unterstrich, wurde das erste von Sams und Rosis Kindern geboren. »Also, Herr Frodo«, sagte Sam, »nun bin ich ein bisschen in der Klemme. Rosi und ich hatten beschlossen, ihn Frodo zu nennen, wenn du nichts dagegen hättest. Aber nun ist es kein er, sondern eine sie. Allerdings ein so hübsches Mädchen, wie man sich's nur wünschen kann. Zum Glück kommt es mehr nach Rosi als nach mir. Und nun wissen wir nicht, was wir machen sollen.« »Na, Sam, warum wollt ihr nicht nach altem Brauch verfahren?« sagte Frodo. »Gebt ihr einen Blumennamen, wie Rose. Jedes zweite Mädchen im Auenland hat so einen Namen. Und was könnte besser sein?« »Ich glaube, du hast recht, Herr Frodo«, sagte Sam. »Ich habe ein paar schöne Namen gehört auf meinen Reisen, aber ich finde, sie sind ein bisschen zu hochtrabend für den täglichen Gebrauch. Der Ohm sagt, nimm einen kurzen. Dann musst du ihn nicht erst zurechtstutzen, ehe du ihn gebrauchen kannst. Aber wenn es ein Blumenname sein soll, dann ist die Länge nicht das Problem. Doch eine schöne Blume muss es sein, denn ich finde, sie ist wirklich sehr schön und wird bestimmt noch schöner.« Frodo überlegte einen Moment. »Na, Sam, wie wär's mit Elanor? Sternsonne, der kleinen goldenen Blume, du erinnerst dich, auf den Wiesen von Lothlorien.« »Du hast es wieder mal getroffen, Herr Frodo«, sagte Sam entzückt. »Genau, was ich wollte.« Die kleine Elanor war fast 6 Monate alt, und das Jahr 1421 war bis in den Herbst fortgeschritten, als Sam von Frodo ins Studierzimmer gerufen wurde. »Am Donnerstag hat Bilbo Geburtstag, Sam«, sagte Frodo, »und dann hat er den alten Tuck überholt. Er wird 131.« »Ja«, sagte Sam, »er ist erstaunlich.« »Jedenfalls, Sam«, sagte Frodo, »ich möchte, dass du mit Rosi sprichst und sie fragst, ob sie dich eine Weile entbehren kann, so dass wir zwei zusammen fort können. Weit fort und für lange Zeit kannst du jetzt natürlich nicht«, sagte er etwas wehmütig. »Allerdings nicht sehr gut, Herr Frodo, natürlich nicht. Aber das macht nichts. Wenigstens kannst du mich noch ein Stück begleiten. Sag Rosi, du bleibst nicht lange fort, höchstens 14 Tage, und kommst dann wohlbehalten wieder.« »Ich wollte, ich könnte bis nach Bruchtal mitkommen, Herr Frodo, und Herrn Bilbo besuchen«, sagte Sam. »Aber der einzige Ort, wo ich jetzt wirklich gern bin, ist hier. Ich bin so in zwei gerissen.« »Armer Sam, so wirst du dir vorkommen, leider«, sagte Frodo, »aber das wird verheilen. Du bist von Grund auf gesund und aus einem Guss und wirst es bleiben.« In den nächsten paar Tagen ging Frodo mit Sam seine Papiere und Schriften durch und händigte ihm die Schlüssel aus. Er hatte ein dickes Buch mit glattem rotem Ledereinband, und die großen Seiten waren nun fast sämtlich vollgeschrieben. Zu Anfang kamen viele Seiten mit Bilbos dünner, krakliger Schrift, aber das meiste war von Frodos fester, schwungvoller Hand. Es war in Kapitel eingeteilt, aber Kapitel 80 war unvollendet, und dann kamen noch einige leere Seiten. Auf der Titelseite standen mehrere Titel, die alle einer nach dem anderen durchgestrichen worden waren. »Mein Tagebuch«, »Meine unvorhergesehene Reise«, »Hin und zurück«, »Und was dann noch geschah«, »Die Abenteuer der fünf Hobbits«, »Die Geschichte vom großen Ring« aus eigenen Aufzeichnungen und den Berichten seiner Freunde zusammengetragen von Bilbo Beutlin, »Unser Ringkrieg«. Hier endete Bilbos Handschrift. Und darunter hatte Frodo geschrieben, »Der Sturz des Herrn der Ringe und die Wiederkehr des Königs. Mit den Augen des kleinen Volkes gesehen, enthaltend die Memoiren Bilbos und Frodos aus dem Auenland, ergänzt durch die Berichte ihrer Freunde und die Lehren der Weisen, mit Auszügen aus den Büchern der Überlieferung, übersetzt von Bilbo in Bruchtal.« »Na, da bist du ja fast fertig, Herr Frodo«, rief Sam. »Ich muss schon sagen, du hast dich rangehalten.« »Ich bin sogar ganz fertig, Sam«, sagte Frodo. »Die letzten Seiten sind für dich.« Im September brachen sie auf, Frodo auf dem Pony, das ihn auf dem ganzen Weg von Minas Tirith getragen hatte und das er nun Streicher nannte, Sam auf seinem geliebten Lutz. Es war ein goldener Herbstmorgen, und Sam fragte nicht, wo es hinginge. Er glaubte, es erraten zu können. Sie schlugen den Weg nach Stock ein, über die Berge in Richtung Waldende, und ließen die Ponys gemächlich im Schritt gehen. Sie kampierten in den Grünbergen, und am späten Nachmittag des 22. September ritten sie das leichte Gefälle zum Anfang des Waldes hinunter. »Wenn das nicht der Baum ist, hinter dem du dich versteckt hast, als der schwarze Reiter zum ersten Mal auftauchte, Herr Frodo«, sagte Sam und zeigte nach links, »es kommt mir jetzt wie ein Traum vor.« Es war Abend, und die Sterne schimmerten schon am östlichen Himmel, als sie an der hohlen Eiche vorüberkamen und in den Weg einbogen, der zwischen den Haselbüschen bergab führte. Sam war still geworden, in Erinnerung versunken. Bald merkte er, dass Frodo leise vor sich hinsang, ihr altes Wanderlied, aber mit leicht verändertem Text. »Hinter der nächsten Biegung gleich, ein Tor führt ins geheime Reich, und ging ich oft auch dran vorbei, es kommt ein Tag, da steht mir frei, der Weg, den es zu gehen lohnt, östlich der Sonne, westlich vom Mond.« Und wie zur Antwort hörten sie Stimmen, die von unten den Weg aus dem Tal heraufkamen. »A Elbereth Gilthoniel, si livren pena Miriel, O menel aglar elenath, gilthoniel a elbereth. Noch bleibt Erinnerung uns hell, in fernem Land, in dunklem Hain, ans Westmeer unterm Sternenschein. Und blieben stumm in den milden Schatten sitzen, bis sie einen Schimmer sahen, als die Reisenden auf sie zukamen. Da waren Gildor und viele vom schönen Volk. Und zu Sams Verwunderung ritten Elrond und Galadriel mit ihnen. Elrond trug einen grauen Mantel, und auf der Stirn hatte er einen Stern, in der Hand eine silberne Harfe und am Finger einen goldenen Ring mit einem großen blauen Stein. Vilja, den mächtigsten der drei. Galadriel aber saß auf einem weißen Zelter, ganz in weißen Gewändern. Die schimmerten wie Wolken um den Mond, denn sie selbst schien ein sanftes Licht auszustrahlen. Am Finger hatte sie Nenya, den Ring von Mithril, mit einem einzigen weißen Stein, der funkelte wie ein eisiger Stern. Hinter ihnen, auf einem kleinen grauen Pony, kam Bilbo, der eingenickt zu sein schien. Elrond begrüßte sie ernst und huldvoll, und Galadriel lächelte sie an. »Nun, Herr Samwise«, sagte sie, »ich höre und sehe, dass du mein Geschenk gut verwendet hast. Mehr denn je wird nun das Auenland Liebe und Segen haben.« Sam verneigte sich, fand aber nichts zu erwidern. Er hatte vergessen, wie schön die hohe Frau war. Bilbo erwachte und schlug die Augen auf. »Hallo, Frodo«, sagte er. »So, heute hab ich den alten Tuck überholt. Das wäre also geschafft. Und jetzt, glaube ich, bin ich gern bereit, wieder auf Fahrt zu gehen. Kommst du mit?« »Ja, ich komme mit«, sagte Frodo. »Die Ringträger sollten zusammenfahren.« »Wo willst du hin, Chef?« rief Sam, obwohl er nun endlich begriff, was geschah. »Zu den Anfurten«, sagte Frodo. »Und ich kann nicht mitkommen?« »Nein, Sam. Jedenfalls noch nicht. Nur bis zu den Anfurten. Allerdings auch du warst ein Ringträger, wenn auch nur kurze Zeit. Vielleicht kommt auch für dich noch der Tag. Sei nicht traurig, Sam. Du kannst nicht ewig in zwei gerissen sein. Du wirst noch viele Jahre lang heil und ganz bleiben müssen. Du hast noch so viel Freude vor dir. Du bist und tust noch so vieles. Aber, sagte Sam, und Tränen traten ihm in die Augen, ich dachte, auch du würdest noch Jahr um Jahr am Auenland deine Freude haben, nach all dem, was du getan hast. Das dachte ich auch einmal. Aber ich bin allzu tief verwundet, Sam. Ich habe das Auenland zu retten versucht, und es ist gerettet worden. Doch nicht für mich. So geht es oft zu, Sam, wenn etwas in Gefahr ist. Der eine muss es aufgeben, es verlieren, damit die anderen es behalten können. Du aber bist mein Erbe. Alles, was ich hatte und hätte haben können, hinterlasse ich dir. Und du hast außerdem Rosi und Elanor. Und ein kleiner Frodo wird auch noch kommen. Eine kleine Rosi, ein Merry, eine Goldfranse und ein Pippin. Vielleicht noch mehr, als ich jetzt voraussehen kann. Deine Hände und deinen Verstand wird man überall brauchen. Du wirst Bürgermeister, natürlich. Und bleibst es, solange du willst. Und außerdem der berühmteste Gärtner unserer Geschichte. Du wirst Kapitel aus dem Roten Buch lesen und die Erinnerung an das entschwundene Zeitalter wachhalten, damit die Hobbits der großen Gefahr gedenken und ihr liebes Land umso mehr lieben. Und damit wirst du so viel zu tun haben und so glücklich sein, wie einer nur sein kann, solange dein Teil unserer Geschichte noch weitergeht. Komm nun, reiten wir. Und Galadriel weiter. Denn das dritte Zeitalter war vorüber. Die Tage der Ringe waren verstrichen. Und die Geschichten und Lieder jener Zeit hatten ein Ende. Mit ihnen ritten viele Elben aus dem hohen Geschlecht, die es in Mittelerde nun nicht mehr hielt. Und zwischen ihnen, erfüllt von einer seligen Trauer ohne Bitterkeit, ritten Sam, Frodo und Bilbo, von den Elben mit freudigen Ehrenbezeigungen begrüßt. Mitten durchs Auenland ritten sie den ganzen Abend und die Nacht hindurch. Doch niemand, bis auf die wilden Tiere, sah sie vorüberziehen. Und nur hier und da mag ein nächtlicher Wanderer einen Schimmer gesehen haben, der unter den Bäumen dahinhuschte, oder ein Licht und einen Schatten, die übers Gras wehten, als der Mond gen Westen sank. Und als sie die südlichen Ausläufer der weißen Höhen umrundet und das Auenland hinter sich gelassen hatten, kamen sie zu den fernen Höhen und dann zu den Türmen, wo sie von fern schon das Meer sahen. Und so ritten sie schließlich nach Mithland hinab, zu den grauen Anfurten in der langen Förde von Lun. Am Tor zu den Häfen kam ihnen Círdan, der Schiffbauer, zur Begrüßung entgegen. Sehr groß war er, alt und grau und mit einem langen Bart, doch seine Augen funkelten wie Sterne. Und er sah sie an und verneigte sich und sagte, »Alles ist nun bereit.« Dann führte Círdan sie zu den Anfurten, und dort lag ein weißes Schiff vor Anker, und auf dem Kai davor, neben einem großen grauen Pferd stehend, erwartete sie jemand, ganz in Weiß gekleidet. Und als er sich umwandte und ihnen entgegenkam, sah Frodo, dass Gandalf nun offen den dritten Ring am Finger trug, Narya den Großen, und der Stein daran glühte rot wie Feuer. Da waren alle froh, die auf die Fahrt gehen wollten, denn sie wussten nun, dass auch Gandalf mitfahren würde. Sam wurde schwer ums Herz, und ihm schien, der Abschied würde schon bitter genug, noch trauriger aber der weite einsame Heimweg. Doch während sie auf dem Kai standen, als die Elben schon an Bord gingen und alles zur Abfahrt bereit gemacht wurde, kamen in höchster Eile Merry und Pippin herbeigeritten. Und Pippin lachte unter Tränen. »Schon einmal hast du vergebens versucht, Frodo, uns zu entwischen«, sagte er. »Jetzt wär's dir beinahe gelungen, aber nur beinahe. Diesmal war es nicht Sam, der dich verraten hat, sondern Gandalf selbst.« »Ja«, sagte Gandalf, »weil es besser sein wird, zu dritt heimzureiten als allein. Hier nun, Freunde, am Meeresufer endet unser Bund in Mittelerde. Geht in Frieden. Ich will nicht sagen, weint nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel.« Frodo küsste Merry und Pippin und als letzten Sam, und dann ging er an Bord. Segel wurden gehisst, der Wind wehte, und langsam glitt das Schiff in die lange graue Förde hinaus, und das Licht in Galadriels Glas, das Frodo in der Hand hielt, schimmerte noch eine Weile und verschwand. Und bald war das Schiff auf hoher See und fuhr immer weiter gen Westen, bis Frodo schließlich in einer Regennacht einen lieblichen Duft bemerkte und Gesang hörte, der übers Wasser schallte. Und dann war es ihm, wie er schon einmal in Bombadils Haus geträumt hatte, als werde der graue Regenschleier in silbernes Glas verwandelt und weggezogen. Und vor ihm lägen weiße Strände und dahinter ein weites grünes Land unter einer rasch aufsteigenden Sonne. Für Sam aber, der auf dem Kai stand, dunkelte der Abend. Und wenn er aufs graue Meer hinausblickte, sah er nur einen Schatten auf den Wassern, der sich bald im Westen verlor. Bis weit in die Nacht stand er dort, hörte nur das Seufzen und Murmeln der Wellen an den Ufern von Mittelerde, und ihre Töne drangen ihm tief ins Herz. Neben ihm standen Merry und Pippin und schwiegen. Endlich wandten die drei Gefährten sich fort, und ohne sich ein einziges Mal umzusehen, ritten sie langsam heimwärts. Sie redeten kein Wort, bis sie wieder ins Auenland kamen. Doch jedem waren seine Freunde ein starker Trost auf dem langen grauen Weg. Schließlich kamen sie über die Höhen und auf die Oststraße, und Merry und Pippin ritten gleich weiter nach Bockland. und unterwegs sangen sie schon wieder. Sam aber bog ab nach Wasserau, und so kam er den Bühl hinauf, als der nächste Tag zu Ende ging. Und weiter ritt er, bis das gelbe Licht zum Fenster herausschien, und drinnen brannte das Feuer, das Abendessen stand auf dem Herd, und er wurde erwartet. Rosi zog ihn herein, schob ihm seinen Stuhl hin und setzte ihm die kleine Elanor auf den Schoß. Er holte tief Luft. »So«, sagte er, »da bin ich wieder.« Sie hörten »Der Herr der Ringe«, dritter Teil, »Die Wiederkehr des Königs« von J.R.R. Tolkien, aus dem Englischen von Wolfgang Kriege.